Tja, Freitagnacht, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, über welches Thema auch immer, das hier ist unsere neue Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, hier direkt. 0180 5678 111. Und die neue Faxnummer von uns, die heißt 0180 5678 110. Ich bin gespannt auf die erste Anruferin, das ist Ina, 22 Jahre alt. Hallo. Hallo Jürgen. Ina, hallo. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich bin schuld am Tod meines Cousins. Du bist schuld am Tod deines Cousins? Ja. Warum? Ja, ich sollte auf die beiden aufpassen. Das war am 14. diesen Monats. Wer sind die beiden? Meine beiden Cousins. Ja, wie alt waren oder sind sie? Also der Niklas, der war 3 und der Pascal, der ist 5. Ja, wir waren im Garten und dann ist der Pascal von der Schaukel geflogen und der schrie sofort und der konnte sich überhaupt nicht mehr beruhigen und dann bin ich mit ihm ins Haus und habe den Niklas draußen gelassen und der ist auf dem Arm geflogen, der Pascal. Und der wurde dann auch sofort dick und ich habe dann halt auch sofort den Arzt gerufen. Ja, und als sie dann wieder rausgingen, das war circa 10 Minuten später, da lag der Niklas mit dem Gesicht im Teich, im Garten. Es gab einen kleinen Weiher, einen kleinen Teich im Garten. Einen kleinen Teich, ja. Dann hast du hast ihn in diesem Teich liegen sehen? Ich habe ihn liegen sehen, ja. Und was hast du dann gemacht? Ja, ich habe aufgeschrien, bin dann hingerannt, habe rausgezogen und also er war schon bewusstlos. Ich weiß nicht, wie lange er gelegen hat, aber der Arzt meinte, das wären schon 6 Minuten ungefähr. Wie lange kannst du das noch so rekonstruieren, wie lange du in der Wohnung warst, im Haus warst? Also circa 10 Minuten. Was hast du dann unternommen, als du ihn dort liegen sahst? Ja, der Arzt war ja beim Pascal drin. Ich hab Ach, der Arzt war schon da? Der war da. Ich habe so lange gewartet, bis der Arzt da war. Hast du den Arzt direkt gerufen? Ja, sofort. Du solltest erstmal den Pascal liegen lassen und sich um den Niklas kümmern. Aber es war zu spät. Was hat der Arzt denn dann mit dem Niklas dann noch gemacht? Ja, Wiederbelebungsversuche. Und da hat dann gesagt, ich sollte dann sofort einen Notarzt rufen. Und sofort sagen, was passiert ist. Aber als die kam, war schon zu spät. Wann war dieses Unglück? Am 14. dieses Monats. Am 14. Das ist doch gar nicht lange her. Nee. War denn der Junge da schon tot oder ist er hinterher im Krankenhaus gestorben? Nee, auf dem Weg ins Krankenhaus. Auf dem Weg ins Krankenhaus? Auf dem Weg, ja. Wie haben jetzt deine Verwandten darauf reagiert, vor allen Dingen auf dich reagiert? Also die geben mir alle keine Schuld, aber ich gebe sie mir. Ich weiß nicht, ob ich damit weiterleben kann und ich will es im Moment auch nicht. Was heißt, du willst es im Moment auch nicht? Im Moment möchte ich nicht leben. Da wäre es besser, wenn ich weg wäre. Was sagen deine Eltern dazu? Meine Eltern, die geben mir auch keine Schuld. Die versuchen mich aufzumuntern, wo es halt geht, ne? Als der Tag dann sich dem Ende neigte, als das passiert ist, war da im ersten Moment wirklich nur bei dir das Gefühl, ich bin schuld? Oder hast du da auch doch gedacht, es ist ein ganz, ganz tragischer Unglücksfall? Nein, schon als ich gehört habe, dass er auf dem Weg verstorben ist, habe ich sofort gesagt, das ist nur meine Schuld. Und dann hat meine Tante sofort gesagt, nein, das hätte ihr genauso passieren können. Sie hat es genauso gemacht. Ich hätte es nicht lachen dürfen, ich hätte nicht alleine lassen dürfen. Wobei du dich natürlich dann um den anderen Jungen, um den Pascal gekümmert hast. Ja. Und der Kleine eine Weile dann draußen war. Ist es jetzt so, so ernsthaft, dass du dir diese Vorwürfe machst? Denkst du an Selbstmord? Ja. Hast du das jemandem schon erzählt? Ja, ich habe mit meinem Mann drüber gesprochen. Du bist verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Hast du selbst auch Kinder schon? Nein, ich kann auch keine kriegen. Und daher haben mir die beiden auch so sehr am Herzen gelegen. Was hat dein Mann dir geantwortet? Er hat gesagt, ich soll es nicht tun. Mhm. Ich hätte auch keine Schuld, aber ich gebe sie mir einfach. Ich glaube, dass jeder, der das jetzt gehört hat, Ina, nachvollziehen kann, was du empfindest. Und wahrscheinlich jeder von uns, einschließlich ich, wir alle würden wahrscheinlich auch so denken, nach dem Motto, ich war schuld. Ich sage dir jetzt etwas, was du wahrscheinlich jetzt dutzende Mal schon gehört hast von deiner Umgebung. Ich würde es dir nicht sagen, wenn ich nicht wirklich überzeugt wäre davon, dass man in diesem Fall nicht wirklich von Schuld sprechen kann, sondern von einem ganz großen, schweren Unglück. Und dass dich persönlich in diesem Fall wirklich keine persönliche Schuld trifft. Ja, aber warum habe ich ihn alleine gelassen? Ja, die Frage stellt sich natürlich und die Frage würde sich auch jeder stellen. Aber es ist ja erklärbar, du hast ihn ja nicht einfach so alleine gelassen. Du hast dich ja um den anderen Jungen gekümmert. Du hast sogar einen Arzt alarmiert und hast dich dann darum gekümmert, dass der andere Junge versorgt wird. Und dann in dem Moment nun alles zu bedenken, das sollte man und wäre natürlich das Richtige gewesen. Aber das, so schlimm es ist und so schlimm sich das anhört, sowas passiert halt. So etwas passiert immer wieder auf der Welt. Wem wäre damit geholfen, wenn du dein Leben jetzt auch noch auslöschen würdest, Ina? Es ist schon schlimm und traurig genug, dass der kleine Junge tot ist. Aber wenn du dein Leben jetzt auch noch beenden würdest, warum, warum? Ich kann damit nicht leben. Ich weiß nicht, wie ich damit leben soll. Hast du dir Hilfe geholt von irgendjemandem seitdem? Nein, ich will es auch nicht. Aber du hast doch hier angerufen. Ja, nur, ich wollte es nur noch mal jemand anderem erzählen. Mhm. Aber das ist ja nur auch schon eine Form von Hilfe, die man vielleicht bekommt, wenn man das jemandem erzählen kann und der andere hört zu. Ja, ich wollte eigentlich mal wissen, wie ein Fremder darauf reagiert. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du mich kennst in dieser Sendung. Kennst ja, du? Erst seit kurzem aber. Ja, aber vielleicht weißt du mich dann auch so einzuschätzen, dass ich nicht irgendetwas sage oder irgendwie nicht nur ständig irgendwie rumtröste, wenn irgendwas passiert ist. Entweder sage ich gar nichts oder ich sage auch das Gegenteil. Aber in diesem Fall möchte ich dir wirklich nochmal sagen, dass das ein schweres, ganz schweres Unglück war. Und du sicher auch sehr lange brauchst, um dieses zu überwinden. Aber du persönlich darfst dir da nicht diese Vorwürfe machen, nicht in der Art, dass du dein eigenes Leben jetzt beenden wirst oder willst. Ja, wie soll ich die denn auslöschen? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und ich kann es auch nicht. Weißt du was, ich glaube, Ina, das kannst du auch nicht alleine. Und ich glaube auch, dass deine Umwelt, dein Mann oder deine Freunde oder deine Eltern damit überfordert sind. Das ist so ein schwerer Schicksalsschlag, der dich da ereilt hat. Dass du da wirklich jemanden Professionellen brauchst. Du brauchst einen Arzt, einen Psychologen, der dir da hilft bei. Der dir über lange Zeit hilft, vielleicht über ein ganzes Jahr oder zwei Jahre. Den du als festen Ansprechpartner dann hast. Ich konnte ja noch nicht mal zur Beerdigung gehen. Hm. Das habe ich nicht geschafft, obwohl meine Tante gesagt hat, ich sollte doch kommen. Es würde mir vielleicht helfen. Ich konnte es nicht. Hm. Aber das ist ja vielleicht dann auch in Ordnung, wenn du das da nicht konntest und dass du das dann nicht mit aller Gewalt dir abgezwungen hast. Ist es ja auch in Ordnung. Wie sieht denn der Kontakt jetzt zu deiner Tante aus? Bist du oft da? Also meine Tante, die ruft an und die hat auch schon gefragt, ob ich nicht nochmal auf den Pascal aufpassen könnte. Ich habe ihn nur am Kopf geworfen, willst du noch ein Kind verlieren? Mhm. Dann finde ich das Verhalten deiner Tante aber äußerst, äußerst respektabel und äußerst toll. Dass die so verständnisvoll jetzt auch mit deiner Situation umgeht und dir wieder so viel Vertrauen schenkt. Ja, sie gibt mir ja keine Schuld. Mhm, Guck mal, was für eine große Aussage das doch ist, wenn die Mutter oder die Eltern, denen der Tod des Kindes sicher am meisten wehtut, wenn selbst die zu dir sagen, du trägst persönlich keine Schuld. Das muss dir doch schon ein bisschen weiterhelfen, noch viel, am meisten eigentlich von all den Leuten, die es dir sagen. Ich kann damit nicht leben. Guck mal, Ina, dieses Unglück ist ja auch noch so frisch. Es ist ja wirklich so sehr frisch. Und du kannst ja jetzt noch keine Aussage darüber machen, ob du damit nicht leben kannst. Im Moment erscheint dir das so, dass du das nicht kannst. Und das ist völlig verständlich. Das ging mir wahrscheinlich ganz genauso. Ich glaube, es ist nur ganz, ganz wichtig, dass du dich jetzt nicht einkapselst in deiner Trauer und in deiner Schuld, sondern dass du nach außen gehst. Und du hast ja jetzt schon einen Schritt unternommen. Dass du dich jemandem mitteilst und mit jemandem immer und immer wieder darüber sprichst. Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Mhm. Liebe Ina, ich weiß nicht, ob du das weißt, hier ist bei mir im Hintergrund immer ein Psychologe dabei. Mhm. Ich möchte dir sehr herzlich jetzt anbieten, dass du, das ist die Elke heute Nacht, dass du mit Elke jetzt im Anschluss an unser Gespräch noch etwas ausführlicher redest. Würdest du das wollen? Das geht dann so, dass du legst jetzt auf und die Elke ruft dich gleich wieder an. Ja, ist okay. Sollen wir das so machen? Ja. Das finde ich toll, dass du das machst und dass du dich darauf einlässt. Und vielleicht kannst du im Gespräch mit Elke dann ja auch noch, vielleicht kommt da ja auch nochmal so eine Idee, dass du eine Hilfe suchst und findest außerhalb der Familie. Hm. Ich habe wirklich volles Verständnis dafür, was du empfindest. Aber ich möchte nicht, dass du dein Leben vernichtest. Damit wird der Junge nicht wieder lebendig. Ja, ich weiß. Und guck mal, welche Trauer du anrichtest, wenn du dich umbringst, in deiner Familie, bei deinem Mann, bei all den Menschen, die dich lieben. Oh, ich hätte ein besseres Gewissen. Liebe Ina, leg mal auf. Und du wirst sofort von uns wieder angerufen. Ja? Alles klar. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Ina. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Sandra, und Sandra ist 24 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen, Sandra. Und zwar ist mein Problem, also ich bin auch total von dem ersten Fall hier gerade irgendwie hin und weg, aber mein Problem halt ist, ich würde halt gerne mal mit meinem Mann und noch einer zweiten Frau Sex haben. Mhm. Und weißt du, Sandra, sprichst du bitte ein bisschen lauter? Wir können dich nicht so ganz präzise verstehen. Ach so, ja klar. Mhm. Und zwar weiß ich jetzt nicht irgendwie, wie ich das alles so anstellen soll, weil wir haben zwar mal kurz darüber gesprochen, mein Mann und ich, ja, aber wir haben das nicht so weiter ausgedehnt und ich weiß jetzt einfach nicht, wie ich das anfangen soll. Wie lange bist du verheiratet? Gut ein Jahr. Ganz frisch? Ja. Ganz frisch. Und jetzt kommt die Lust bei dir auf, mit einer anderen Frau zu dritt mal zu schlafen. Also ich sag mal mehr, mein Mann hat irgendwie so, ja nicht das Bedürfnis, aber der findet das irgendwie ganz toll und also ich möchte ihm auch irgendwo den Gefallen tun. Ach so, ich dachte, die Idee käme von dir. Nee, die Idee, was heißt die Idee, das kam also zur Sprache während des Aktes halt und da habe ich dann auch irgendwie so eingewilligt, so nach dem Motto, ja, kann man ja mal ausprobieren. Mhm. Also Klartext, ihr beide wollt das im Prinzip, ja, ne? Und ihr wisst aber jetzt nicht genau, wie ihr das anstellen sollt. Ja, also beziehungsweise er weiß im Prinzip überhaupt nicht, dass ich mir jetzt so Gedanken über die ganze Sache mache. Mhm. Ich will den da mehr mit überraschen. So. Ach so. Wann hat er denn Geburtstag? Im Juli. Im Juli? Ja. Könntest du ihn ja vielleicht mit einer anderen Frau überraschen? Ja, das wäre natürlich eine nette Idee. Hast du denn darüber nachgedacht, ob das jemand sein könnte aus dem Freundeskreis oder sollte es jemand ganz Fremdes sein? Nee, also wenn, dann wäre mir doch jemand ganz Fremdes doch lieber. Ne? Hast du denn schon eine Idee, wie du an die entsprechende Person kommst? Nee, eben nicht. Eben nicht? Nee. Das war wahrscheinlich auch der Hauptgrund des Anrufes, ne? Ja, richtig. Ja. Ja, ich meine, da musst du mal gucken, es gibt ja nun diverse Anzeigenmagazine, kleingedruckte Anzeigen, dass du dich da mal schlau machst, ob du da jemanden findest. Oder du gibst selbst eine Anzeige auf. Ja, also ich sag mal, so in der normalen Tageszeitung, die bei uns normalen so kommt, da also ist überhaupt nichts. Da würde ich es vielleicht auch gerade nicht machen, im Trierer Volksfreund oder weiß ich, woher du anrufst. Aber es gibt ja so gewisse Erotikmagazine oder Sexmagazine. Das muss ja nicht gerade gleich die Hardcore-Schiene sein. Nee. Ich kann jetzt aus dem Hut auch keine Namen nennen, würde sie auch nicht nennen wollen von diesen Magazinen. Aber da musst du dich dann selbst mal ein bisschen schlau machen. Geh mal einfach an den Zeitungsständen vorbei oder in entsprechende Läden und kauf dir mal so Magazine und guck mal, was so deinem Geschmack entspricht. Mhm. Ne? Die Magazine zeigen ja auch so ein bisschen den Stil, vielleicht mit dem die Leute sich auch identifizieren, die darin wiederum inserieren. Ja. Und dann mach das doch mal oder blätter mal durch, ob du da jemanden vielleicht findest. Mhm. Wäre eine Idee. Oder du sprichst gezielt eine Frau an, aber das ist natürlich schon wieder schwieriger. Ne? Ja, nee, also ich glaube, da hätte ich also doch schon Hemmungen. Ja. Wie ist du denn mit deinem Mann? Ihr seid ja noch jung, 24. Wie alt ist dein Mann? Der wird jetzt im Moment 33. 33. Geht der auch oft gemeinsam aus, in Diskotheken oder Kneipen? Ja, hin und wieder, weil wir haben ein kleines Kind und dann ist das halt nicht so toll, damit ausgehen. Ich meine, wenn ihr zusammen ausgeht, dann bestünde ja auch die Möglichkeit, dass ihr vielleicht dann mal gemeinsam euch flirtmäßig auf eine Frau einlasst. Ja, ich glaube nicht, dass das auch so der Fall von meinem Mann ist, weil in der Beziehung scheint er wohl auch ein bisschen eher schüchtern zu sein. Also ich merke schon, es soll die Schiene Überraschung sein, ne? Ja, richtig. Versuch das mal mit der Methode, die ich gerade vorgeschlagen habe. Ja gut, okay, ne? Dann probiere ich das einfach mal aus. Und wenn da irgendwas passiert ist, melde dich bei mir nochmal. Würde mich interessieren, wie es war und wie dein Mann darauf reagiert hat. Ja, okay. Ja, versuch es nochmal, dann. Mach ich. Sandra, alles Gute. Viel Glück. Tschüss. Okay, tschüss. Ich begrüße herzlich Ralf und Ralf ist 40 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Ralf. Mein Thema ist, das hattest du vor ein paar Tagen, die Gier. Die Gier? Ja. Hatte ich vor ein paar Tagen, richtig. Also ich bin total gierig jetzt seit 25 Jahren auf Tattoos. Auf Tattoos? Ja. Ich gehe davon aus, dass man kaum mehr etwas von deiner normalen Haut mehr sieht, oder? Doch, also mein Gesicht wird nicht tätowiert, der Hals wird nicht tätowiert, die Hände natürlich auch nicht. Die Hände auch nicht? Warum nicht die Hände und warum nicht der Hals? Ja, ich wohne in so einem kleinen Dorf, kann man sagen, das sind 20.000 Einwohner. Und wenn man halt schon im Sommer mit dem T-Shirt durch die Straßen läuft, dann bleiben die Leute auch stehen, guck mal da, ein Knacki und so. Ne? Genau, das hat immer noch so den Beigeschmack, der kommt aus dem Knast. Ne? Genau so ist es. Aber die Arme sind bis hier zu den Gelenken sind schon tätowiert. Genau. Das ja. Ja. Beschreib uns mal ein bisschen deinen Körper, den Rest des Körpers. Also die Tätowierung? Ja, klar. Also, mein Oberkörper ist im japanischen Stil gearbeitet. Das heißt, ein, zwei große Motive. Ja. Auf dem Rücken habe ich einen großen Samurai, der mit einer Schlange kämpft. Aha. Und das andere ist alles viel Hintergrund. Schattierungen, ein kleiner Vogel, ein japanisches Häuschen. Also wie ein japanisches Gemälde siehst du ja, quasi so ungefähr. Aus. Vorne und hinten auf der Brust und auf dem Rücken. Ja. Ja. Wie sieht's mit den Beinen aus? Auf den Beinen, da habe ich nur Schwarz-Weiß-Arbeiten. Das sind Köpfe. Köpfe? Aber einen alten Mann mit dem Bart. Warum einen alten Mann mit dem Bart auf dem Bein? Warum? Ja, die Beine, das ist wieder so ein Teil für sich. Und so der ganze Körper ist schon bunt. Da habe ich mir gedacht, da hatte ich die Beine noch frei, da machst du auf den Beinen halt mal was Schwarz-Weißes. Aber wäre doch schicker, wenn du da vielleicht so eine flotte Blondine auf den Schenkeln hättest, als denn einen alten Mann mit Bart. Nee, so die ganzen Frauenmotive in der Tätowierszene, die gefallen mir alle nicht. Ah, ja. Das ist das Problem. Ah, ja. Und mit männlichen Köpfen kann man halt sehr viel machen. Mit einem großen Bart, habe ich dann Zauberer und dann so ein halbes Gesicht. Ja. Da ist eine Tätowiermaschine durch. Also man sieht nur ein Auge. Ich erahne, dass das schon sehr, sehr interessant aussieht. Ja. Ja. Wie sieht es denn mit den heiklen Teilen aus? Ist dein Penis auch tätowiert? Nein, der bleibt auch. Der bleibt sauber. Der bleibt sauber und weiß. Und der Po? Der ist in Planung. Da kommen zwei japanische Kampffische hin. Was hast du für eine Ambition, für eine Affinität zu Japan? Wie kommt das? Die Japaner, die haben, sag ich mal, für mich halt die schönsten Motive. Ah ja, mit Drachen. Also es gefällt dir ganz einfach so gut. Ja. Wie viel Geld hast du schon rein investiert? Oh, ich habe das mal aufgeschrieben, immer Tattoo für Tattoo, aber ich habe so bei 15.000, 16.000 Mark aufgehört zu zählen und ich bin jetzt knapp bei 20.000. Also du bist ein lebendes Kunstwerk, ne? Dich könnte man gut versteigern und eine ganze Menge Geld damit machen. Ja, Kannst du das so ganz generell überhaupt beantworten, warum du da so drauf bist, dich voll tätowieren zu lassen? Das kommt daher, mein Onkel, der ist früher zur See gefahren und er hatte auf dem Arm auch so ein paar Motive, einen Anker, ein Seemannsgrab und da habe ich mir gedacht, ja, das ist ja auch was für dich. Da habe ich mir das als 12-Jähriger erst immer mit einem Kuli so auf den Arm gemalt. Und da habe ich mir gedacht, ewig nach dem Duschen ist das wieder ab. Da musst du doch mal irgendwie was machen. Und da habe ich mir so einen TK-Stift besorgt. Ich weiß nicht, kennst du doch. Kenn ich, TK-Stift. Die habe ich alle rausgedrückt. Da habe ich mir dann drei Nähnadeln zusammengebunden, ein wenig sterilisiert. Und dann habe ich die Nähnadel in den TK-Stift unten reingedrückt. Dann bin ich in die Stadt gefahren, habe mir China-Tusche gekauft, Schreibwarenladen, und dann habe ich selber erst angefangen. Also nicht zur Nachahmung empfohlen. Ne? Also wenn jemand machen will, soll er in ein professionelles Tattoo-Studio gehen. Auf jeden Fall. Auf die ganze Sache ist ja nur auch nicht schmerzfrei, aber das macht ja gar nichts mehr aus. Ich bin jetzt vor 2 Wochen in Düsseldorf gewesen im Studio, habe mir da den Bauch machen lassen. Also nach 3 Stunden hatte ich wirklich die Schnauze voll. Aber immer noch, obwohl du ein alter Profi bist. Ja, das sind halt jetzt zum Schluss die schmerzhaften Stellen, die ich mir übergelassen habe. Ne? Ja, wenn der Po jetzt noch drankommt. Wie reagieren? Der Po ist halt so wild. Stimmt, der ist nicht so empfindlich. Wie reagieren die Frauen denn darauf, wenn die dich dann irgendwann doch mal in voller Pracht sehen? Ach, das ist ganz verschieden. Kommt drauf an, wo man hinkommt. Wenn ich jetzt in Berlin bin, meinetwegen, da kennt man einen und da sehen die Leute da auch gar nicht so genau hin. Also du hast wie Frauen, in so einem kleinen Dorf. Du hast schon Frauen kennengelernt, die das richtig scharf auffinden. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Hast du eine Freundin oder eine Frau im Moment? Ja, ich bin verheiratet. Und die findet das auch gut? Ja, sie hat mich kennengelernt, da hatte ich nur die Arme und... Sie ist damit gewachsen quasi. Sie ist damit alt geworden. Ja, und sie hat sich jetzt auch... Gibt es noch ein Traummotiv, was du gerne auf deinem Körper hättest? Kann ich so gar nicht sagen. Nö, das, was ich vorhatte... Das habe ich jetzt auch alles verwirklicht. Also, abgesehen von den paar kleinen Stellen noch? Die beiden Kampffische, die muss ich noch haben. Ja. Und dann ein paar Teile auf die Beine noch. Und da kommen natürlich beide Kniescheiben noch hinzu. Ja. Das wäre ich aber wohl ganz im Schluss. Schick mir mal irgendwann ein Foto von dir. Das kann ich gerne. Würde ich mir gerne mal angucken. Das kann ich machen wir das mal. Danke für den Anruf, danke für das Gespräch. Ja, mach's gut. Dann, alles Gute, Ralf. Ja, ciao. Michael, 31 Jahre alt. Ja, hallo, ich bin's, Michael. Hast du auch ein Tattoo irgendwo? Ja, auch, aber deswegen rufe ich mich an. Das habe ich mir fast gedacht. Also, Michael, dein Thema. Es ist so, ich rufe an, ich glaube, sie heißt Ina, die vorhin als erste angerufen hat. Und dass sie sich also jetzt die Schuld gibt für den Tod ihres Cousins. Und es ist so, ich habe eigentlich ein bisschen anderen Fall. Also ich habe 96, ich bin U-Bahn-Fahrer und ich habe 1996... Was bist du? U-Bahn-Fahrer. U-Bahn-Fahrer? U-Bahn-Fahrer in München. Und ich habe 96 eine Frau überfahren, die ist also mit der vorne reingesprungen und ich habe schon gedacht, irgendwie, es war klar, irgendwie schon vorher mit Gesprächen von Kollegen, bevor mir das passiert ist, also mit anderen Kollegen, denen das passiert ist, dass man nichts dafür kann und hin und her. Die Frau ist dir vor den Zug gesprungen? Ja, die hat also extra noch gewartet, die hat erst im Tunnel reingeschaut, mir entgegen. Dann ist sie wieder zurückgegangen, da dachte ich schon, was ist da los? Du hattest sie gesehen, du hattest sie vorne schon gesehen, irgendwie da stehen. Ja, es ist oft so, dass die Leute dann im Tunnel so reinschauen und schauen, kommt jetzt die U-Bahn oder kommt sie nicht. Und ich war aber momentan erst nur so ein bisschen überrascht, was macht die da jetzt? Aber sie ist dann wieder zurückgegangen. Ja. Und dann kam ich näher ran und dann ist sie quasi wiedergekommen. Und also wo ich schon dann sehr nah am Bahnsteig war, ist sie dann runtergeklettert, hat sich aufs Gleis gelegt und ich bin drüber gefahren. Welche Geschwindigkeit hattest du da? Ja, also beim Überfahren denke ich mal so 50, 60. Du bist also... Weil ich hatte schon gebremst, aber das hat mir mal gereicht, weil das sind 150 Tonnen, die, also Leergewicht von dem Zug, der war aber ziemlich voll besetzt, also es ist eigentlich noch Mehrgewicht, was er den Zug schiebt. Also und, du bist regelrecht über die Frau rübergefahren. Ja, und wo ich halt denke, es ist eigentlich jetzt ein bisschen ein anderer Fall. Es geht nur darum, dass es ein Todesfall ist, für den ich mir die Schuld gegeben habe. Obwohl ich weiß, dass ich nichts dafür kann, weil wir haben zwei Systeme. Wir haben ein automatisches System, also wo der Zug automatisch fährt, wir drücken da Starttasten. Und wo wir das auch selber übernehmen können, dass wir selber fahren. Michael, als du über diese Frau rübergefahren bist, merkt man das beim Rüberfahren? Ja, ich habe es gemerkt, weil die Frau halt sich auf die Schienen gelegt hat, also die ersten beiden Drehgestelle, ich habe das halt gemerkt, so zwei Schläge, also wo die ersten beiden Achsen drüber gefahren sind, ich habe das voll mitbekommen. Und die Zeit, wo sie sich, wo sie runtergeklettert ist ins Gleis, bis ich drüber gefahren bin, das waren nur Sekunden, für mich war das eine kleine Ewigkeit. Als der Zug dann zum Stillstand kam, bist du direkt rausgesprungen und hast geguckt? Also erstmal war eine totale Stille, also wo der Zug endlich zum Stehen kam. Und dann habe ich total gezittert. Ich habe gemerkt, wie mir die Beine irgendwie schwach werden. Und dann müssen wir noch ein paar Sachen tun. Also wir müssen die Fahrgäste informieren. Wir müssen dann noch kurz schließen, die Stromschiene, so verschiedene Sachen einfach. Und ich habe das in dem Augenblick gar nicht so mitbekommen. Also mich hat das ziemlich fertig gemacht. Also ich bin dann auch danach, wo das alles passiert war, total in Tränen ausgebrochen und mir ging es total schlecht. Also du hast diesen schrecklichen Anblick dann nicht... Zum Glück nicht. Ich habe auch gesagt, also ich hatte von einem Kollegen mal den Tipp bekommen, wenn da sowas passiert, bremst und schau weg. Und das habe ich zum Glück gemacht. Aber wie gesagt, das Hauptthema, warum ich das einfach anrufe, ist auch wegen der Ina. Ja. Dass ich, also ich mache eine Therapie. Seit circa einem Jahr bin ich in Behandlung. Und wo ich sagen muss, dass es mir sehr weitergeholfen hat. Mhm. Weil mein Thema auch das ist, dass ich weiß es bewusst, dass ich dafür nicht verantwortlich bin, mhm. dass mir die Frau das aufgezwungen hat. Mhm. Aber ich wollte einfach sagen, so wie Ina, sie war zwar in dem Augenblick nicht da, aber sie hat nicht aktiv getan, mhm. dass sie das Kind in den Teich hat reinfallen lassen. Mhm. Sondern sie hat sich ja, wie du auch gesagt hast vorhin, sie hat sich gekümmert um mhm. den Zweiten, der sich mhm. den Arm verletzt hatte. Und ich denke, es ist auch nicht geholfen damit, wenn sie sich das Leben nimmt. Ja, eben, das ist es ja, genau. Und das ist auch das, dass ich sage... Hattest du diese Gedanken auch, dass du damit nicht fertig wirst und dich selbst töten wolltest? Nee, hatte ich nicht. Also mir ging es darum, dass ich irgendwie... Ich habe Hilfe gesucht und ich habe auch so eine Freundin, die auch schon lange Therapie gemacht hat, mhm. Hatte ich auch die Angst verloren davor, weil ich denke, das ist oft so. Aber wenn du jetzt erst seit einem Jahr Therapie machst, hast du dich ja eine ganze Weile auch alleine dann damit rumgeschlagen, ne? Nee, ich habe direkt, also war 96, war das im Dezember, mhm. und ich habe dann 97 gleich angefangen. Ach so, also ich war noch im Urlaub und habe dann danach mhm. gleiche Therapie begonnen. Ich habe erst mal gesucht, weil man kriegt nicht gleich einen. Hast du die erste Zeit oder vielleicht auch noch länger, verfolgt dich dieses Unglück auch in den Traum? Träumst du davon nachts? Ja, es ist so, ich habe zum Glück weggeschaut und habe deswegen nicht diese Bilder von der mhm. Frau. Also ich habe nur so schemenhaft habe ich die Frau wahrgenommen und habe ich weggeschaut. Mhm. Und ich muss sagen, zum Glück träume ich nicht davon. Mhm. Aber es ist so, wenn ich an die Stelle hinkomme, mhm. dann denke ich zwangsläufig an sie. Mhm. Und dann kommen halt die ganzen Gedanken, wo ich dann auch denke, wäre ich langsamer gefahren oder mhm. hätte ich beim ersten Mal schon gebremst. Und das sind alles so Sachen, die ich mir... Also du hast ja auch eine ganze Reihe Vorwürfe gemacht. Hättest du und wärst du und, ja. ne, und was wäre, wenn... Und da ist ganz wichtig, denke ich, auch für die Ina, dass sie einfach seit irgendwann dann, wenn sie es jetzt nicht, ich meine, es ist jetzt leicht gesagt von mir, mhm. aber ich denke, wenn sie sich wirklich entscheidet und wenn sie hoffentlich jetzt noch zuhört, mhm. dass sie wirklich den Schritt wagt und sich einen Therapeuten mhm. sucht. Ich finde es super, super gut, dass du angerufen hast, Michael, weil es wirkt immer alles viel glaubwürdiger, wenn ein Selbstbetroffener so etwas zu einem anderen, der in ähnlicher Situation ist, sagt, mhm. als wenn ich es nur sage. Ja. Du hast es selbst erlebt und bist insofern viel, viel, viel, ja, ja glaubwürdiger, ganz einfach. Insofern mhm. finde ich es ausgesprochen gut. Ja, aber es ist so, dass ich effektiver noch viel, viel, viel aktiver dabei war. Ich war das Instrument mhm. mit der U-Bahn, quasi mit dem Fahrzeug, aber sie war in dem Augenblick gar nicht da. Und wenn sie möchte, kann sie auch mich anrufen. Also wenn ihr die Nummer dann vielleicht noch sagen wollt, wenn sie mit mir sprechen möchte. Ja, das kann sie dann ja entscheiden, wenn sie mhm. das möchte. Genau. Ich wollte dich gerade noch fragen, wenn man so etwas erlebt hat, interessiert man sich? Sprich, hast du dich dann auch für diese Frau interessiert? Hast du da irgendwie in der Zeitung gelesen wollen oder recherchiert, warum die Frau das gemacht hat, aus welchem Hintergrund, aus welchem privaten Umfeld sie kommt? Oder ja, wolltest du das alles gar nicht wissen? Ich habe das so mal, also am Tag danach habe ich mir 3 Zeitungen gekauft. Das mhm. ist eigentlich auch ein bisschen blöd zu erklären. Ich war schon eigentlich neugierig am Anfang. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, nee, ich mache es eigentlich nicht. Mhm. Und da geht es auch darum, dass eigentlich ich dann in... Also irgendwie, ich hatte darüber gesprochen mit dem Therapeuten, so mit der Würde der Frau, mhm. die sie zwar umgebracht hat und mir damit was hinterlassen hat, was mich jetzt belastet, mhm. aber wo ich effektiv dann in ihr Leben, das was davor gewesen ist, in ihre Intimsphäre irgendwo eingedrungen wäre, mhm. was mich effektiv auch nichts angeht. Das heißt, du weißt gar nichts, warum sie das gemacht hat? Nee. Nein. Gibt es da auch Phasen, wo du wütend warst oder bist auf diese Frau, weil sie ist ja in dein Leben auch eingedrungen, ja. und sie hat es dir ja angehängt, dieses mhm. schlimme Unglück? Ja, und das ist eigentlich ganz fatal, dass ich das eigentlich, dass es in der Therapie immer Thema ist, was die Frau mit mir gemacht hat. Mhm. Aber dass ich diese Gefühle noch gar nicht so spüre, dass sie ja, dass es auch eine Aggression gegen mich ist, obwohl sie mhm. in dem Augenblick vielleicht nicht, also sie hat ja bestimmt nicht an mich gedacht, oder, mhm. weil sie kannte mich ja nicht. Mhm. Da ist einfach die U-Bahn. Nee, sie kannte mich persönlich nicht, aber sie muss ja davon ausgehen, dass ein Mensch ja. dadurch betroffen wird, ne? Mhm. Und dass sich das Leben vielleicht rapide dann dadurch auch verändert ja. von diesen Menschen. Genau. Und ich denke einfach, dass vielleicht jetzt die Ina in so einer Situation ist, wie die Frau vielleicht damals war. Mhm. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt anrufe. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass ich gerade jetzt bei dir eingeschaltet habe. Weil ich habe es ein bisschen durchgedrückt. Mhm. Und ich glaube nicht an solche Zufälle. Und ich denke, es ist einfach... also für mich ist es halt so, dass ich in der Ina vielleicht die Frau sehe, die so am Ende ist, die sich umbringen mhm. möchte. Mhm. Parallel zu der Frau, die sich bei mir von zugelegt mhm. hat. Die vielleicht auch in einer ähnlichen Situation mhm. ist, die ich aber nicht wusste. Also ich habe... Von der Frau weiß ich nicht, was in ihr vorgegangen ist, warum mhm. sie sich umgebracht hat. Also Michael, wenn Ina, das weiß ich nicht, jetzt noch im Gespräch mit meiner Psychologin sein sollte, ja. werden wir ihr von deinem Anruf erzählen oder ihr vielleicht sogar eine Kopie schicken von dem Gespräch. Mhm, das wäre nett, ja. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche okay. dir alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Michael. Jetzt haben wir 1 Uhr, ich lese gerade auf meinem Monitor, Ina hat mitgehört, das freut mich sehr. dann ist das alles klar. 1.30 Uhr und 52 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Freunde, 1.32 Uhr und 3 Sekunden. Hier ist WDR Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Und hier ist Domian, das Talkradio vom WDR. Und heute Nacht sind wir ganz offen für alle eure Themen. Wenn ihr einfach Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, die Telefonnummer 0180-5678-111 und unsere Faxnummer 0180-5678-110. Jetzt bin ich verbunden mit Philipp, und Philipp ist 15 Jahre alt. Ja, hallo, hier ist der Philipp, und mein Thema ist also deine Pausenmusik. Wie bitte, meine Pausenmusik, die gerade gelaufen ist? Ja. Inwiefern? Also die ist auch super, die passt auch zu deiner Sendung. Ja. Nur wenn ich die Sendung übers Radio höre, ja, dann dröhnt dann, also ich habe mein Zimmer unterm Dach, ja, dann dröhnt dann hier die ganze Bude. Wie laut hörst du denn unsere Sendung, Mensch? Na, ja, also nicht jetzt so laut, ne? Ja. Meistens, also montags oder halt, wenn ich Schule habe, dann mache ich das dann halt an und mache ich mein Sleeptime an. Ja, was machst du an? Mein Sleeptime, das ist so, von ja, alleine ausschalten. Ja, ich verstehe schon. Und dann, sobald du dann sagst, und jetzt machen wir eine kurze Pause, dann mache ich das Ding schon runter da. Aha. Welche Auswirkungen hat denn diese laute Musik? Ist das einfach nur unangenehm? Oder ja, beschweren also sich die Nachbarn auch? Ich habe dann da auf einer Seite so ein Regal, ne? Mhm. Und dann ist klar, dann kommt dann da der Schall durch. Ja. Und dann kommt das halt nach unten. Ja. Und unter der Treppe liegt mein Hund. Der wird dann wach? Ja. Ja, und also dann? Ist jetzt auch nicht gerade so einer, der dann da ständig kläfft da. Ja. Ja, und dann werden ab und zu auch mal meine Eltern wach. Ach, die werden dann auch noch wach. Also das ist ja eine ganze Verkettung. Erst ist die Musik laut, dann wird der Hund wach und dann werden die Eltern wach. Und dann kriegst du einen auf den Deckel, weil du diese Sammlung bist. Nee, so nicht. Das nicht. Schwalsam, wo bist du ruhig? Und ja, Mensch, so. Philipp, was machen wir jetzt? Ich könnte ja veranlassen, dass wir die Bässe rausnehmen aus der Pausenmusik oder sowas. Ach ja, muss nicht sein, aber du musst einfach ein bisschen, oder verfolgt die Sendung ist einfach im Fernsehen. Ich vermute mal, dass dein Fernseher nicht so ausgestattet ist mit so tollen Boxen. Nee. Das nicht? Ja, aber meistens dann, wenn, wie gesagt, dann, wenn ich dann Schule hab. Ja. Und dann versuche ich dabei einzupennen und bis 2 Uhr will ich hier auch nicht aufbleiben. Ja. Sonst komme ich morgens nicht um 7 aus den Federn oder 7:30. Ja. Wir können ja mal Folgendes machen, Philipp. Ich werde demnächst immer vor der Pausenmusik sagen, und jetzt machen wir eine kleine Pause. Philipp, bisschen leiser drehen, es wird jetzt wieder laut. Ja. Ne, so können wir es machen. Sollen wir so verbleiben? Können wir machen. Okay. Du schaust uns meistens dann immer eine halbe Stunde. Weißt ja, manchmal. Kommt gerade drauf an, wie ich einschlafen kann. Also morgen kannst du ja lange pennen. Hoffe ich zumindest, ne? Und du bleibst jetzt noch ein bisschen dran bis 2. Ja. Okay. Ganz bestimmt. Danke. Alles klar. Tschüss, Philipp. Sendung. Tschüss. Ihm ist die Pausenmusik zu laut. Norbert, 36. Hi. Ja, grüße, Domian. Hi. Ja, die Sendung ist ja leider mit einem traurigen Thema gestartet. Ja. Ich kann einfach übergangslos gar nicht zu dem kommen, was ich gerne sagen wollte. Und zwar mit dem Thema Gartenteiche. Mhm. Mir ist fast sowas Ähnliches passiert mit einem meiner Kinder. Mhm. Gott sei Dank konnte er schwimmen. Mhm. Wie alt war der Kleine? Der ist zu dem Zeitpunkt 8 Jahre alt gewesen. Mhm. Und ist auch in den Teich reingefallen? Der ist in einen Gartenteich in der Nachbarschaft reingefallen. Mhm. Und der Teich war nur circa 70 Zentimeter, ich sage nur 70 Zentimeter tief. Und da kam dann patschnass nach Hause. Und ich dann anschließend zu der Mutter, die ist alleinerziehend mit ihren vier Kindern, bin ich hin. Ich sag Frau so und so, haben Sie Ihren Gartenteich überhaupt nicht abgesichert? Denn es ist sehr oft hingewiesen worden darauf, dass Gartenteiche abgesichert werden sollen, wo kleine Kinder im Haushalt sind. Ja, klar. Und diese Frau hat zu dem Zeitpunkt auch noch einen Dreijährigen gehabt. Wie hat sie darauf reagiert? Die hat mich angemeckert. Angemeckert sogar? Ja, ich sollte mich um meine eigenen Brocken kümmern. Ja, und wenn mir das nicht passend täte, dann bräuchten meine Kinder bei ihrem Garten nicht mitspielen. Also eine tolle Reaktion auf deine Sorge. Ich war total, erschlagen in dem Moment. Norbert, war das jetzt auch das Thema, weswegen du angerufen hast? Nein, ich sagte doch, das war nicht das eigentliche Thema. Das habe ich so erahnt gerade, ich habe nicht richtig verstanden. Ich habe einen verdammt dicken Hals. Du hast einen verdammt, ja, wegen dieser Geschichte. Ja, natürlich. Die Ina, die hat überhaupt keine Schuld. Ja, wie gesagt, es wird immer wieder darauf hingewiesen, Leutchen, wenn ihr Gartenteiche anlegt, Gartenteiche habt. Das ist auch noch ein sehr guter Hinweis. Es sind kleine Kinder im Haushalt, umzäunt das. Magst du auf dein eigentliches Thema auch noch kommen? Ja, natürlich, doch. Dann machen wir erstmal einen Schlenker. Ich weiß nicht, um was es geht. Machen wir erstmal eine Zäsur und jetzt das nächste Thema. Ja, doch, ich kann darüber schwenken, es ist kein Problem. Es ist ja nur glimpflich ausgegangen. Und zwar eine Anmerkung an das gestrige Thema, erwischt. Ah ja. Ich bin zweimal voll erwischt worden. Bei was? Und zwar trage ich sehr, sehr gerne in meiner Freizeit Dessous, Damendessous. Ich muss gerade lachen, weil wir hatten ja gestern einen Strumpfhosen-Fetischisten auch. Ne? Ja, ich habe gestern verzweifelt in die Tasten gehämmert. Ja. Ne, aber seitdem er mittlerweile ganz Deutschland verdigitalisiert ist, ist das ja genauso ein Problem wie damals auch mit den normalen analogen Wählstellen. Also du bist Dessous-Fetischist. Kann man so sagen? Fetischist. Na, Fetisch ist vielleicht ein bisschen krass. Ja, doch, ja, klar. Du trägst gerne Dessous, also so schicke Unterkleidung. Ja, aber Fetischismus heißt ja im Grunde ja eigentlich, ich müsste das haben, um zum Orgasmus zu kommen. Das ist bei dir nicht das so. Das wieder nicht. Du hast einfach ein bisschen Spaß dran. Ja, klar. Damenunterwäsche anzuziehen. Ja, jetzt erzähl mal, wie du da erwischt worden bist. Ja, und zwar, das ist schon etliche Jährchen her. Wir hatten gerade mal ein Kind gehabt. Richtig, genau. Ein Kind, das hat geschlafen. Und ich habe auf meine Frau gewartet. Die war zur Arbeit. Und normalerweise eigentlich, wenn sie jemanden mitbringt von der Arbeit, sagt sie das dann auch vorher, pass auf, morgen, dann kommt die und die, wir sind ja nur Arbeitskolleginnen gewesen, trinken wir abends noch eine Tasse Kaffee, ich sage, alles klar, ist in Ordnung, dann weiß ich auch Bescheid. Kann ich mich eben halt normal anziehen. Und den Abend, das war so gegen 7:45, ich habe vom Fernseher gesessen, harterlose Strümpfe, Pumps und ein schönes Negligé angehabt. Schickes Negligé. Ja klar, ja. Ne, schön in Schwarz. So guckst du in der Regel immer Fernsehen, wenn du alleine bist? Ja, nicht nur alleine, auch in Gegenwart meiner Frau. Auch in Gegenwart der Frau? Ja. Also so war es an dem Abend auch, du saßt aber da alleine vom Fernseher. Ja. Das Kind hat geschlafen und die Tür ging auf. So, ach, meine Frau ist da. Super, alles klar. Und sie brachte eine Arbeitskollegin mit rein. Sehr spaßig, die Vorstellung. Ja, das war optimal. Ne? Also. Und lief die Arbeitskollegin auch schreiend raus? Oder? Nein, die lief nicht schreiend raus. Das ist ja eine wahnsinnige Situation. Wie hat denn deine Frau und du, wie habt ihr darauf reagiert? Meine Frau, die hat erst mal entsetzt geguckt, dass sie einen bösen Fehler gemacht hat. Ne? Ja, klar. Die Arbeitskollegin sagte nur, oh. Oh. Oh. Und hat sich wieder in Richtung Küche verzogen. Aha. Und unter irgendeinem anderen Vorwand, irgendwie weiß ich nicht genau, hat sie sich dann nach 2-3 Minuten verdrückt. Ah ja. Und was hast du irgendwas zu ihr gesagt? Zu der Arbeitskollegin? Ja, nee, hallo Silke. Und somit war der Fall erledigt. Ich habe das eigentlich relativ locker gesehen. Aber nicht die Arbeitskollegin, weil sie dann relativ schnell gegangen ist. Ja, sie konnte wohl mit der Situation in dem Moment gar nichts anfangen. Hat denn die Arbeitskollegin irgendwann später zu deiner Frau nochmal was gesagt? Das weiß ich nicht so genau, nur meine Frau hat sie dann wohl aufgeklärt, also, was für ein Typ ich bin, und dass sie das für sich behalten sollte. Und hat sie es für sich behalten? Nee. Nee. Nee. Also es ist durch die ganze Firma gegangen mittlerweile? Nein, das nicht. Nur das ist mir dann irgendwie 3 Jahre später aufs Butterbrot geschmiert worden bei einer Feier, wo die Arbeitskollegin bei mir eingeladen war. Unter anderem war auch deren Bruder dabei. Und den kannte ich eigentlich überhaupt nicht. Ja. Der war mit dabei und ich hatte gesagt, okay, dann bring deinen Bruder ruhig mit. Und der hat das irgendwann angesprochen. Und der sagte, ja, sagt er, Norbert, ich weiß ja, dass du gerne Strapse drehst. Und so. Ich denke, hallo, ich Waldfee. Ne? Sag mal, Norbert, du gehst damit aber sehr locker um, ne? Im Grunde schon. Ja, und deine Frau hat damit gar keine Probleme? Nein. Die turnt das nicht ab? Turnt die das denn gar an, wenn du da in... Meine Frau turnt das schon. Die turnt das an? Ja, sicherlich. Dann hast du einen ganzen Kleiderschrank voll Dessous. Schicke Pumps. Ja. Ja, und... Lackstiefel. Schick, schick. Aber das ziehst du nur zu Hause an oder gehst du auch schon mal damit irgendwie auf die Rolle? Nee. Das findet nur in euren vier Wänden statt. Das ist nur in meinen vier Wänden. Du hast gerade von Kindern gesprochen. Wissen deine Kinder das auch? Ja, klar, die sehen mich. Die sehen das? Ja. War das nicht schwierig, den Kindern das zu erklären? Wenn die das von klein auf kennen, eigentlich nicht. Da würde sich ja manch einer, oder es wird manch einer jetzt denken, wie kann der denn die Kinder damit konfrontieren? Ja, weiß ich nicht. Da kann ich dir gar keine Antwort drauf geben. Also ich muss dir sagen, dass ich das... Die sind damit aufgewachsen. Dass ich das in Ordnung finde. Wenn die Kinder damit aufgewachsen sind, das ist halt ein Teil deiner Persönlichkeit und eures Lebens und dann ist es auch völlig, völlig in Ordnung. Besser so, als wenn sie es irgendwann um 1000 Ecken erfahren. Ja, natürlich. Ja. Ja. Denn bei uns gibt es auch noch ein anderes Geheimnis und da sind die Kinder auch mit aufgewachsen. Nämlich? Das sehen die auch total stinknormal. Ja, wir haben hier im Schlafzimmer einen Gynäkologenstuhl stehen. Ach so. Ja, seid ihr also rundherum beschlagen mit solchen Sachen. Bist du jetzt, Schlussfrage an dich, bist du jetzt auch angezogen in dieser Weise? Nein. Nein, du bist jetzt ganz normal angezogen. Nein, jetzt nicht. Nee, ich bin jetzt ganz einfach nur normal nackend. Ganz normal nackend? Ja, ist ja. Auch nicht schlecht, ne? Das war der nackige Robert, ja. Norbert. Norbert. Danke für deinen Anruf. Ja gut, okay. Alles Gute. Jo, tschüss Norbert. Ja, mach's gut. Wer weiß, wie viele Leute mit mir schon nackt gesprochen haben. Ich weiß das nicht. Das war jetzt gerade das erste Mal, dass jemand das sagte. Roland, bist du nackt? Nein. Nein. Roland, 29. Ganz genau. Und irgendwo im Hintergrund gibt es auch noch einen Ralf, der ist 23. Ganz genau, der sitzt neben mir. Jetzt bist du aber erstmal dran. Was ist denn dein oder euer Thema? Unser Thema ist eigentlich die schwule oder lesbische Ehe. Die schwule oder lesbische Ehe? Ganz genau. Du hast ja am Montag mit einem Anrufer gesprochen, gleich der Erste war das, der nun nicht wusste, ob schwul oder nicht schwul. Ja, ich erinnere mich. Gut. Kannst du erinnern, ne? Ja, klar. Und hast du gesagt, es wird einmal Zeit, dass in Deutschland Schwule oder Lesben halt heiraten dürfen. Allerdings, ja. Und das ist in Göttingen, sage ich mal, fast möglich. Fast möglich? Fast möglich. Besser gesagt, sage ich mal, ein Freundespaar von uns lässt sich im Mai in einer evangelischen Kirche... In der Kirche, ja. Segnen. Das heißt dann segnen und dann nicht trauen, ne? Genau. Und das, ihr beide habt das vor zu machen? Wir beide nicht, ein Freundespaar von uns. Also, ich dachte, ihr beide auch. Irgendwann vielleicht mal, ja. Also ihr seid auf jeden Fall auch ein Paar, ihr beiden. Auf jeden Fall, ja. Ganz genau. Und die beiden machen da so richtig schön kitschig, wie es sich gehört, ne? Ja. Mit Regenbogenfarben und aufs Auto. Wie läuft denn so ein Akt ab? Weißt du das? Warst du schon mal dabei? Nein, ich war noch nicht dabei. Gibt es da auch Trauzeugen und was fragt der Pastor dann? Und wie weißt du auch alles gar nicht genau? Nein, ganz genau weiß ich es nicht, aber die beiden haben uns erzählt, dass halt die Angehörigen Trauzeugen sind. Und die Pastorin, die das macht, die ist hell auf begeistert. Die hat sofort ja gesagt. Was sagt die Gemeinde dazu? Kann ich nicht sagen, weil das in einem Nachbarort ist. Und ich würde mal sagen, ich lasse mich mal überraschen, was hier für direkt sagt. Ja. Das geht so richtig vom Haus von Haustür hin zur Kirche, so richtig schön offiziell. Sogar Medien haben sich schon angemeldet. Ja klar, das ist ja immer noch ein Ereignis, ne? Ganz genau. Und du streust Rosen. Oder sowas. Nein. Rosen streue ich nicht, aber ich werde mit Sicherheit mit einer Videokamera dastehen und das aufnehmen. Ja. Gib mir doch mal den Ralf. Ja, kein Problem. Ja. Momentchen. Ja, Roland. Hi, Julian. Ja, Ralf. Also, du kommst zu unserer Hochzeit, oder wie? Ja, wenn ihr das plant, und dann können wir vielleicht darüber mal reden. Machen wir da ein ganz großes Ereignis raus. Ja, war dann richtig, ne? Warum, Ralf, willst du heiraten? Also, ich will dir nämlich sagen, ich finde, dass Schwule und Lesben das dürfen sollten in Deutschland, dass die Möglichkeit besteht. Ich würde es nie in Anspruch nehmen, weil ich denke, was soll's? Also, ich brauche diesen Schein nicht. Aber warum möchtest du es? Ja, warum will ich heiraten? Weil ich eine Absicherung eventuell habe, weil, okay, wir sind jetzt schon 3 Jahre zusammen, aber ich finde, wenn man so verheiratet ist, finde ich irgendwie doch ein bisschen schöner, denn normale Ehen heiraten ja auch. Ja, spielt bei dir oder bei euch auch Religion eine wichtige Rolle, dass du auch gerne das dann in der Kirche bezeugen würdest? Ja, klar. Das auch. Mhm, also wenn, dann würde ich also den Mut auch haben wie die beiden, die wir hier kennen, ja, ja, dann in der Kirche heiraten. Vielleicht sogar noch ein bisschen, ja, richtig, richtig trauen. Habt ihr euch denn schon was Besonderes ausgedacht für diese Trauung, was ihr da vielleicht machen könnt? Du, ich muss sagen, wir beide haben es ja jetzt überlegt, wo die beiden das jetzt machen, weil die nur sagen, ihr habt den Mut nicht dazu. Mhm. Aber doch, den Mut habe ich auch. Nee, also, wird auch Spaß machen. Nee, ich meine, habt ihr vor, die beiden in irgendeiner Weise zu überraschen? Vor der Kirche, weiß ich jetzt, mit einer Kutsche oder irgendwas Besonderes da zu machen? Nee, wir sind immer noch am Überlegen, was wir jetzt machen, weil so viele da schon die Ideen, sehr viele Ideen haben. Ja. Mit der Kutsche hatte ich schon mal gesagt. Ja, das, auf die Idee werden die auch schon gekommen sein. Das ist es nicht. Wann ist das genau nochmal? Bitte? Wann ist das nochmal genau? Das ist jetzt, ich guck mal gerade, die Karte habe ich hier liegen. Das ist am 6. Juni. Ja, ist ja gar nicht mehr lange hin. Nee, um 17 Uhr. Lieber Ralf, dann grüße doch ganz herzlich das Paar, das Brautpaar von mir. Ja. Wünsche alles Gute. Ja. Euch beiden wünsche ich auch alles Gute. Und wenn ihr heiraten solltet irgendwann, dann informiert mich mal rechtzeitig. Dann kommen wir drauf zurück, wir beide. Ne, so machen wir das. Alles klar, du. Ja. Alles Gute. Und an dein ganzes Team viel, viel Spaß noch. Ja? Vielen Dank. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Wen haben wir hier? Romy, 22. Ja, Romy ist richtig, 21. Aber. 21. Also man sagt nicht Romy, sondern Romy. Romy, genau, lang gesprochen. Ja, habe ich es also richtig gemacht. Ja, wunderbar. Einer der wenigen. Ja, ich habe gerade überlegt, wie machst du es jetzt? Romy! Ja, also. Echt los. Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich eine Beziehung mit meinem Cousin. Er ist nicht blutsverwandt mit mir, aber wesentlich jünger als ich. Das heißt 16 und wird dieses Jahr 17. Nicht blutsverwandt? Also ein Cousin 4., 5., 7. Grades oder so? Ja, genau. Also ganz, ganz entfernt. Mhm. Nennt sich nur so Cousin. Ja. Und es hat sich über eine lange Zeit entwickelt, dass wir uns ineinander verliebt haben. Mhm. Und er wohnt in einer ländlichen Gegend. Mhm. Und zwar bei meinen Großeltern und bei meinem einen Onkel. Die wohnen alle zusammen in einem Haus und dort wohnt auch er. Mhm. Ja, und ich wohne hier in Berlin. Mhm. Und wir haben uns das letzte Mal zu Ostern gesehen und da war es eben ganz extrem. Mhm. Also haben wir eben gemerkt, dass wir schon stark ineinander verliebt sind. Wie viele Kilometer liegen denn zwischen euch? Oh, das sind, mit der Bahn 270. Mhm. Ja. Also es ist eigentlich nicht so weit, aber das Problem ist eben halt, dass wir sozusagen auf einem Pulverfass sitzen. Dann keiner das wissen. Also die ganze liebe Verwandtschaft würde ausrasten, oder wie? Total. Wenn die das erfahren würden. Total. Obwohl es eigentlich völlig okay ist. Also ihr seid ja eben nicht so nah verwandt miteinander. Nein, wir sind nicht nah verwandt, aber dem Gesetz nach ist es ja strafbar, weil... Glaube ich in diesem Fall nicht. Ich will es jetzt nicht, ich bin fast sicher, dass es in diesem Fall nicht strafbar ist, aber ich will es jetzt nicht behaupten. Mhm. Also weil es so weit entfernt ist, guck dir doch die ganzen Königshäuser an in Europa. Da werden doch ständig irgendwelche Cousinen mit Cousins verheiratet und kreuz und quer geht's da doch ab. Naja. Also ja, irgendwas stimmt schon, aber das Problem ist ja trotz allem dann noch nicht aus der Welt geschafft, auch wenn ich es jetzt so humorvoll sehen kann. Nee, ist klar, ja, ja. Also der Jüngling ist 17 Jahre alt. Ah ja, 16 noch. Noch 16, ja. Und er kommt nächste Woche nach Berlin. Um dich zu besuchen. Um mich zu besuchen, genau. Und die anderen wissen das auch da in seinem Dorf, dass er dich besucht? Die wissen, dass er mich besucht. Mhm. Und ich bin jetzt eben am Überlegen, also wir haben uns schon geküsst und haben auch schon... Man sieht immer so in den Schalltriffen, den Petting gemacht. Mhm. Ja, und ich würde sehr gern mit ihm schlafen. Er mit dir auch? Er mit mir auch, genau. Und ich bin jetzt stark am Überlegen, was ich machen soll. Denn ich denke, es ist schon eine reichliche Überlegung wert. Mhm. Einerseits, ich brauche jemanden, wenn ich mit jemandem schlafe, brauche ich jemanden, zu dem ich sehr viel Vertrauen habe. Mhm. Und ich kenne ihn schon über 10 Jahre, wenn nicht länger. Mhm. Und sicher spielt auch das Gefühl eine Rolle. Ich bin ja in ihn verliebt. Und er ist auch in dich verliebt. Er ist auch in mich verliebt, und genau. Und das Gefühl des Verliebtseins ist sehr groß und sehr intensiv. Das ist sehr groß, obwohl bei mir auch das Verlangen eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, ich mir fehlt bei ihm, er ist ja wirklich noch sehr jung. Und irgendwo fehlt die geistige Ebene, das stimmt. Das ist aber nur ein Teil, der zu dem Verliebtsein, was ich momentan spüre, nicht hinzukommt, der sozusagen erstmal keine Rolle spielt. Also du gehst da schon sehr analytisch dran an die Sache, merke ich. Ja. Er hat denn, ich meine, wenn du, je mehr du dich jetzt darauf einlässt, umso komplizierter wird es ja alles. Ja. Ne? Stellt sich ja auch die Frage der Perspektive. Also er ist nun gerade vielleicht, er ist bald erst 17. Das heißt, er wird noch eine ganze Weile, unter Umständen 1-2 Jahre, ich weiß nicht, da leben müssen, wo er jetzt lebt. Ich weiß nicht, geht er noch zur Schule oder was macht er? Ja, also er beendet jetzt seine Schule und macht dann eine Ausbildung und lebt dort aber weiterhin. Und lebt dort weiter. Genau. Ne? Und dann liegen immerhin über 200 Kilometer zwischen euch. Die Frage ist, hat überhaupt eine solche Beziehung oder diese Beziehung eine Perspektive? Gibt es irgendwann vielleicht die Möglichkeit, dass er nach Berlin zieht? Du willst ja wahrscheinlich nicht aufs Land ziehen. Nein, das stimmt nicht. Das ist jetzt alles so abzuwägen. Wenn du dich jetzt immer weiter darauf einlässt, desto mehr bist du involviert in alles und in die ganze Angelegenheit, in ihn eben auch. Also wir wissen beide, dass es keine Zukunft hat. Und ich denke auch, dass wir beide mit dem Wissen da reingehen, gut, es ist jetzt momentan. Also wir leben jetzt und wir leben das jetzt aus. Das wollte ich ja sagen. Andererseits bin ich ja auch immer ein Befürworter des nicht großen Planens, sondern wenn jetzt das Gefühl da ist und jetzt die Liebe da ist, dann lebt die Liebe jetzt. Und wie sich alles weiterentwickelt, es wird sich zeigen. Vielleicht entstehen Sachen, die das dann alles auch lösen. Aber meinst du nicht, dass es zum Beispiel für ihn, der jetzt dort leben muss, viel schwieriger wird, nachdem er mit mir geschlafen hat? Also ich wäre das erste Mädchen, mit dem er schlafen würde. Mhm. Und ich denke, für ihn würde es viel schwieriger werden, auch seine Liebe zu mir zu verbergen dort. Mhm. Und die Fragen kommen immer von meiner Familie. Ich muss dir wirklich ein Kompliment machen, dass du all dieses bedenkst. Das ist wirklich, finde ich, sehr richtig, das auch zu bedenken. Du kannst wahrscheinlich damit besser umgehen. Du bist die Ältere, die Erfahrenere. Du lebst in einer großen Stadt, in einer toleranten Stadt. Aber er lebt halt in diesem kleinen Milieu da. Mhm, genau. Und hat das dann eventuell alles auszuhalten, wenn das rauskommt. Genau. Aber auch das ist eine Frage, ob man das vorher so überlegt alles und sich bremsen lässt. Hast du das mit ihm denn auch schon so erörtert und so besprochen? Sicher. Was sagt er denn darauf? Das ist ja sehr wichtig, was er will. Du kannst es ja nicht bestimmen. Du bist ja nicht die Mutti von ihm. Er muss ja sagen, was er will. Also er zeigt schon Verständnis dafür und sagt, einerseits ist es so, er sagt, es ist mir alles egal, was die anderen denken. Mhm. Und andererseits ist er dann aber auch wiederum vernünftiger und sagt, naja gut, es stimmt ja, wenn das rauskommen würde, dann wäre das ganze Familienverhältnis zerbrochen. Es sind ja wirklich alle dagegen. Mhm. Und es wäre so ein Fauxpas, dass ich dort hin nicht mehr fahren konnte. Das ist sozusagen der Ort, der mir der liebste Ort auf der Welt ist. Und wenn ich da nicht mehr hin könnte, wäre es für mich, nicht nur für ihn, sondern auch für mich ein großer Schmerz. Mhm. Also Romy, wenn er kommt dich jetzt besuchen. Genau. Dann muss es ja vielleicht auch nicht unbedingt, ihr kennt euch jetzt so viele Jahre schon, es muss ja nicht gerade jetzt passieren. Bei diesem Besuch. Mhm. Ne? Das könnte man ja vielleicht noch mal ein bisschen hinauszögern. Mhm. Letztendlich würde ich ja bei allem, was du da jetzt bedacht hast, was sicherlich richtig ist, würde ich die Liebe entscheiden lassen. Und die Liebe soll es tun, was auch immer. Mhm. Und wenn er das gerne möchte, wichtig ist, dass er es natürlich auch will, dann macht es. Aber überstürzt nichts. Vielleicht lasst euch auch noch ein bisschen Zeit. Das ist ja wichtig. Da gibt es ja so viele Dinge wirklich zu berücksichtigen. Mhm. Macht euch dann ein paar schöne Tage in Berlin zusammen. Man kann sich wunderbar lieben, ohne miteinander zu schlafen. Ja, stimmt. Das weißt du wahrscheinlich zu gut, ne? Ja. Dass das geht. Und wenn es dann nächsten Monat oder in 2 Monaten passiert, ist es auch wurscht. Dann ist es vielleicht umso schöner. Mhm, da kommt er leider nicht mehr nach Berlin. Na, er wird auch irgendwann nochmal nach Berlin kommen können, im Sommer zum Beispiel. Ja, kann er ja nicht. Warum nicht? Na, weil er erstens seine Prüfung hat und zweitens geht es auch vom familiären Umfeld nicht. Mhm. Also ist alles ziemlich schwierig. Ist schwierig, ich merke schon. Trotzdem, bleibe ich mal dabei, was ich gerade gesagt habe. Okay. Alles Gute und euch viel Glück. Danke für deinen Tipp. Ne? Tschüss, Romy. Danke, tschüss. Carsten, 18 Jahre. Ja, hallo. Hi. Und zwar geht es um das Thema AIDS. Ja. Ich bin seit einem halben Jahr mit meiner Freundin zusammen und schlafe außerdem mit ihr. Mhm. War selber vorher Jungfrau, sie aber nicht. Mhm. So, und beim ersten Mal habe ich mich dann leider nicht getraut, aufgrund der Situation, da irgendwie mit Kondom, weil sie auch dachte, sie nehme die Pille und so weiter. Mhm. Und habe dann danach, weil ich mich eigentlich ja schon konsequent schützen wollte, als ich sie das nächste Mal gesehen habe, schon nachgefragt, wie das denn mit AIDS ist und so. Mhm. Und sie meinte halt, ich brauche mir da keine Sorgen zu machen. Und ja, mit der Zeit habe ich halt näher kennengelernt und inzwischen weiß ich halt, dass sie sich eben nicht hundertprozentig sicher sein kann. Mhm. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, aber vollkommene Sicherheit gibt es halt nicht. Mhm. Und daraufhin habe ich eben einen AIDS-Test gefordert. Von ihr? Von ihr. Mhm. Und halt ja gegebenenfalls natürlich auch angeboten, dass ich mitmache. Mhm. Mhm. Und ja, es gab natürlich dann viel Streit und sie hat es auch irgendwie immer weiter verschoben. Deshalb gab es Streit? Bitte? Deshalb gab es Streit? Ja, also sie meint, sie fühlt sich da erniedrigt und ich würde sie halt verdächtigen, AIDS zu haben. Das ist ja in Richtung von dem Schlampe und das wäre eine Frechheit von mir. Mhm. Ja, und? Und bis jetzt hat sie ihn halt noch nicht gemacht. Und die Frage ist, ob ich das halt verlangen kann, weil ich selber ja auch nicht darauf geachtet habe in der ganzen Zeit. Also ich finde erstmal nachlässig von dir, dass du ohne Kondom mit der Frau geschlafen hast bisher. Ne? Das sage ich jetzt erstmal als ersten Kommentar. Aber das ist nun passiert. Ja, das weiß ich auch selber. Und das weißt du selbst, genau. Das ist nun passiert, das passiert ja auch nicht normal, hoffe ich und glaube ich. Ja. Du hast das absolute Recht, das zu fordern. Und ich finde es vollkommen beknackt von der Frau, dass sie so darauf reagiert. Das ist das Normalste der Welt, wenn man miteinander in Kontakt kommt und vielleicht sich verliebt miteinander, dass man das bespricht und einen AIDS-Test macht. Ja, finde ich auch. Es ist völlig bescheuert, dass sie so dir geantwortet hat, wie du es mir gerade beschrieben hast. Ja, aber ich habe ihr das auch schon gesagt, dass das was ganz Normales ist und keine große Sache. Und trotzdem ziert sie sich da noch so. Und wie ist ihre Argumentation denn? Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ja, es würde sie erniedrigen und sie wolle sich nicht von mir dazu zwingen lassen. Wenn sie das will, dann würde sie es machen. Was aber was ist daran erniedrigend? Ja. Was ist daran erniedrigend? Das ging dann wohl in die Richtung, meinte sie, dass sie dadurch praktisch zur Schlampe abgestempelt wurde. Was für ein Blödsinn. Was für ein Blödsinn. Die Menschen, die AIDS infiziert sind, sind doch nicht alle Schlampen oder Hurenmenschen oder weiß ich was. Was für ein Blödsinn. Ja, die Frage ist halt, was soll ich denn machen, wenn sie das weiterhin ablehnen? Ich würde das wirklich hochkochen lassen zu einer ganz entscheidenden Frage der Beziehung. Wenn diese Frau sich in dieser Sache schon so anstellt, weiß ich nicht, wie sie sich in anderen Sachen anstellt. Wie alt ist sie eigentlich? 21. Mhm. Ich würde da ganz klar drauf bestehen, Carsten. Ganz klar. Also ohne Konzession, ohne Wenn und Aber. Ja, dann vielen Dank. Das war schon Hast du denn die Sorge, dass das wirklich eskalieren könnte und eure Beziehung deshalb kaputt geht? Weiß ich nicht, glaube ich eigentlich nicht, aber es ist halt schon ein ziemlicher Streitpunkt. Wir haben uns auch schon sehr oft darüber gestritten, weil das jetzt seit über 3 Monaten aktuell ist. Mhm. Ich finde es auch insofern sehr, sehr, sehr uneinfühlsam von ihr, dass sie deine Sorgen und deine Befindlichkeit überhaupt nicht ernst zu nehmen scheint. Ja. Ärgert dich das nicht auch? Ja, ich gebe ja selber zu, dass es also relativ unwahrscheinlich ist, dass sie jetzt hat. Aber hundertprozentige Sicherheit besteht eben nicht und da ich für mich auf jeden Fall mir gerne sicher wäre. Und das wäre ganz beruhigend und man könnte dann wirklich ganz beruhigt eben ohne Gummis schlafen. Ne? Fordere es ein. Auf jeden Fall. Okay. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss, Carsten. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spiekowski, Nina Hellenkemper, Markus Liebetanz, Mathilde Kohl, Tom Bildhauer, Katrin Heckmann, Jan Hölz und Elke Pulz. Und nächste Woche haben wir eine etwas kürzere Talk-Radio-Woche wegen des 1. Mai. Da fällt nämlich die Sendung von Donnerstag auf Freitag aus. Da ist im Radio bei uns live Mayday-Übertragung, große Aktion. Im Fernsehen gibt es dann auch kein Domian. Dafür aber Montag, Dienstag, Mittwoch. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema: Da hab ich mich vergessen. Und in der Nacht von Montag auf Dienstag sind wir wieder offen, so wie heute. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und freue mich dann auf die Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, ciao.